Töchter, der uns beide umweht. Wir spielen, wir spielen. Lächeln und Berührungen. Wir spielen, wir spielen. Liebe und Verweigerung. Wir spielen, wir spielen. Pfeil und zitternde Brust. Wir sind nackt und Scham, wir schäumen, Atem und Lust. Wir fordern, krallen und entfliehen. Klage und Wut, Verrat und Offenbarung, wir rollen. Klippen öffnen, Verliese, dringen in Höhlen. Durchstoßen Haut wie geäst. Wir weben am Stoff, der uns beide umweht. Wir spielen, wir spielen. Lächeln und Berührungen. Wir weben am Stoff, der uns beide umweht. Wir spielen, wir spielen. Lächeln und Berührungen.